Lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein und schneidet den natürlichen Weg ab und begeht in euren Zusammenkünften das Verwerfliche? Aber die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: Bringe uns doch die Strafe Allahs her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst.